Die Sonntagskinder von Friedrich von Schiller. Jahrelang bildet der Meister und kann sich nimmer genug tun. Dem genialen Geschlecht wird es im Traume beschert. Was sie gestern gelernt, das wollen sie heute schon lehren. Ach, was haben die Herrn doch für ein kurzes Gedärm!